Siebte Szene, dasselbe Wirtshaus, nachts. Klotüre am Gang, Fellner rüttelt daran. Verschlossen. Na, was ist denn? Ach so, Sie sind's, Herr Bösel. Dauert's nur lang? Das weiß ich nicht. Sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ein Klo für alle Zimmer. So ärgert's in Albanien, bitte. Da kommen Sie mal mit sanftem Tourismus. Ein Klo für alle Zimmer. Herr Fellner, ich meine, sind Sie mir nicht hab, aber wenn Sie da draußen stehen, tue ich mir schon schwer. Warum? Messen Sie groß oder klein? Klein. Ich muss groß. Bronzen sind Waschmuschler. Sind Sie verrückt, Herr Bösel, als Beamter? He? Am Tag kontrolliere ich die Waschmuschel, in der Nacht brunze sie rein. He? Das geht nicht, das ist eine Frage von Ethos. Herr Bösel, wieso können Sie nicht, wenn ich da draußen stehe? Naja, ach so halt. Ich meine, Sie dürfen nicht beleidigt sein, aber das ist nichts gegen Ihnen persönlich. Es ist nur, ich mag das nicht, wenn ich gerade rauskomme aus dem Klo, nicht? Und dann stinkt es ein wenig, nicht? Nach mir und dann geht einer rein, der mich kennt und so, verstehen Sie? Ich mag das auch nicht, wenn ich aufs Klo komme und es stinkt. Nur mir ist relativ egal, ob ich ihn kenne. Gehen Sie halt ins Freie. Nein, ich mag nicht rausgehen, wenn ich wo fremd bin und es ist finster. Ich war als Kind einmal bei meiner Taufpatin zu Besuch und bin im Finstern rausgegangen lullen. Ja und? Ist ja nichts passiert. Aber seither mag ich nimmer. Ja, das sind so die Ängste, ne? Ja. Ich hab auch manchmal Angst, dass ich vergiss zum Runterlassen. Das sind meistens so die Kindheitsgeschichten. Herr Bösel, haben Sie auch Angst gehabt, wie Sie klein waren, dass es groß ist? Wer? Na, wer schon? Ach so. Nein, eigentlich nicht. Jens, ich hab mir immer gedacht, meiner ist zu klein, weil er nach dem Duschen immer so zusammengeschrumpelt ist. Ich war mal mit 14 mit einer Freundin im Freibad und hab geschmust. Ne? Und dann ist diese Schwellung aufgetreten. Ja. Und dann wollte ich schnell ins Becken springen, so als letzte Rettung. Aber da ist ein kleiner Jugoslawenbub am Becken angesessen und hat gesagt, Gurke groß, steht. Seitdem geniere ich mich. Ja. Herr Bösel, meinen ersten Orgasmus habe ich gehabt am Hochreck beim Felgeaufschwung. Unabsichtlich. Herr Fellner? Wissen Sie, dass meiner jetzt gar nicht mehr so lang bleibt? Wo? Naja, wissen Sie, nicht? Steif, ne? Ein paar Minuten, nicht? Und dann ist er schon wieder lätschert. Das ist sicher psychosomatisch. Hoffentlich. Ich meine, ich denke mal, das kommt auch kommen vom vielen Dings. Also wenn man fühlt dieses Selbstdings, ne? Ich meine, ich hab das halt irrsinnig oft gemacht in meiner Kindheit, ne? Ich meine, ehrlich gesagt, ich hab nie richtig aufgehört damit. Glauben Sie, ist das normal? Man weiß nicht, wie das mit der Mehrheit ist. Klopapier raschelt. Herr Fellner? Ja? Wissen Sie, dass Sie der einzige Mensch sind seit meiner Mutter, neben dem ich scheißen hab können? Das ist schön. Sag mal per Du. Ich bin der Heinzi. Ich heiße Kurt. Klospülung. Bösel kommt aus der Toilette und umarmt Fellner. Sie halten einander lange und wiegen sich hin und her. Blackout.